Wir standen weit entfernt vom Land, unsere Ahnen marschierten durch die ganze Welt. Und im Glanze der alten Standarten, der treue Schwur ewig hält, war uns der Sieg auch nicht vergönnt. Für unser Großen, der Heimatland, hält uns doch für immer verbunden, des deutschen Blutesband. Ja, was immer aus Deutschland werde, steht heut zu deiner Heimat Erde. Und bleibe frei, wie stark. Ja, bleibe frei, wie stark. Ewig kämpfe, blute und werbe für deine Ahnen Erbe. Und seid euch bis ins Mark. Ja, seid euch bis ins Mark. Doch nach der freien Heimat zieht den deutschen Sinn über Land und über Meere bis hoch zu den Bergen hin, wo deutsche Städte gemauert, wo der Rest des Volkes singt. Alte deutsche Treue wohnt und die deutsche Sprache klingt.